Sauferei, raus aufs Klo zum Kotzen. Was wollt ihr denn, ihr Fotzen? Alles durch den Kopf gehen lassen, jetzt fängst du an, alles zu hassen. Weiter geht's mit Jaggy Cola, später liegst du dann im Koma. Und morgen willst du wissen, wo dein Auto steht. Du hast nicht viel Benzin, denn die Kohle, die fehlt. Saufen kannst du jeden Abend doch wie ein Loch. Für 15 Jaggy Cola reicht die Kohle immer noch. Am nächsten Morgen stehst du auf, du fühlst dich schlecht, du bist bis drauf. Du rennst doch schnell ins Jäger und trinkst nochmal ein Meter. Und morgen willst du wissen, wo dein Auto steht. Du hast nicht viel Benzin, denn die Kohle, die fehlt. Saufen kannst du jeden Abend noch wie ein Loch. 15 Jaggy Cola reicht die Kohle immer noch. Jetzt ein Glück von vorne an und normal ist Jaggy dran. Du packst und du stößt aus und rennst das Saufen aus. Und zuerst willst du dein Auto nicht, der Alte steht dir im Gesicht. Dann fährst du wie eine wilde Sau mit 120 gegen Baum. Brauchst du nicht mehr wissen, wo dein Auto steht. Denn den kleinen Bumsen hast du nicht überlebt. Jetzt sitzt du bestimmt im Himmel, ganz klar, und denkst wieder an der Jaggy Bar. Hey, ja, oh, hey, hey, ja, oh. Denn den kleinen Bumsen hast du nicht überlebt. Jetzt sitzt du bestimmt im Himmel ganz klar.